Kundgabe 443. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.05.1938. Leidenschaften. Die Leidenschaften der Menschen bringen oft so starke Trübungen der Seele zustande, dass wieder Tage vergehen, bis sie sich von den Einwirkungen dieser frei gemacht hat, und dann ist dieser Seele los, ein Ringen um Kraft. Vergesset nicht, ihr Menschen auf Erden, dass ihr selbst erheblich dazu beitragen könnt, euch im Gleichmaß eurer Gefühle zu bewegen, wenn ihr nur immer diesen Zustand der Seele vor Augen habt, der ihr Pein und Leid verursacht. In der Erregung des Menschen bemächtigen sich dieses, sofort übelwollende Mächte und suchen allen Hass und alle Bitterkeit zu schüren, um möglichst weitgehend die Seele des Menschen von dem bisherigen Wege abzubringen. Und nur das Gebet um Hilfe aus diesen Versuchungen schwächt deren Kraft. Jede Minute eures Lebens soll dazu dienen, euch der Gewalt dieser Mächte zu entreißen, indem ihr unausgesetzt übet die Sanftmut, die Demut und die Geduld. Wer aber seiner Leidenschaftlichkeit freien Gang lässt, beachtet dies nicht. Er hat nur wieder zu kämpfen, um in den ehemaligen Zustand zurückzufinden, was ihm bei gutem Willen auch gelingen wird, aber doch der Seele nur einen Rückschritt eingebracht hat. Deshalb versuche zuerst, euch aller Heftigkeit zu entledigen, die Versuchungen, die an euch herantreten, in aller Sanftmut abzubiegen und ihnen dadurch zu entrinnen. Denn wie klein sind oft die Ursachen zu großen Verirrungen der Seele. Jeder irdischen Macht ist die Gewalt gegeben, zu verfügen nach ihrem Gutdünken. Ist nun ihr Handeln nicht gut und weise, so wird sie selbst sich verantworten müssen dereinst. Doch ihr, die ihr dieser Macht untersteht, befolget alles nach Kräften. So wird euch in solchem dennoch der Segen erwachsen, und ihr werdet auch bewältigen können, was gefordert wird, wenn ihr den Herrn um die nötige Kraft anfleht. Die Gottheit ist ja ständig um euch besorgt und greift dort helfend ein, wo ihr Hilfe erbittet. Das irdische Gesetz muss eine Richtschnur bleiben, solange es nicht gegen die Gebote Gottes und gegen die gesamte göttliche Ordnung verstößt. Denn dann greift der Herr selbst ein, um zu richten und aufzurichten alle, die fehlgehen. Die Stimme des Herrn ist durchdringend und wird zur Geltung kommen, wenn es an der Zeit ist. Doch ihr, die ihr auf Erden wandelt, haltet euch an die Gebote Gottes. Und es wird euch leicht fallen, alles zu erfüllen und dem nachzukommen, was irdisch von euch gefordert wird. Amen.